Frage sie doch um ihre Meinung. Ist es etwa schwerer, sie zu erschaffen, als wen wir sonst erschaffen haben? Wir haben sie ja aus haftendem Lehm erschaffen.